1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, freie Themennacht. Heute wieder, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute ist 16 Jahre alt und heißt Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, um was geht's bei dir? Also mein Vater wurde ermordet. Dein Vater wurde ermordet? Ja, vor 10 Monaten von 2 Rechtsradikalen. In Ostdeutschland? Ja. Ist das der Fall, der heute verhandelt wurde? Ja. Neuruppin oder Tempin? Ja. Hm. Das war etwas sehr Schlimmes, was voriges Jahr passiert ist, ja. Ja. Soweit ich mich erinnere, haben 2 Rechtsradikale deinen Vater, ja, totgetreten. Erzähl du mal genauer, was genau passiert ist. Also mein Vater, der war Alkoholiker und war demenzkrank. Dein Vater und ist wie alt geworden? Um die 50, ne? Ja. Mhm. Und er hat halt in der Werkstatt, die er von meinem Opa geerbt hat, hat er halt öfter geschlafen. Mhm. Und dann hat er halt mit einem von den beiden schon, kannte den wohl schon und hat mit dem oft getrunken. Mhm. Und dann hat er halt der Rechtsradikale von den beiden, der hat dann, also die beiden haben sich dann getroffen mit meinem Vater und dann ist das halt irgendwie eskaliert. Also die haben einfach ohne Grund, also haben ihn für ein Mistvieh gehalten und haben das halt gebrüllt und haben ihn dann halt totgetreten. Asozial haben sie ihn genannt und haben gesagt, dass er nicht in unsere Gesellschaft gehört. Ja, genau. Und haben ihn zu Tode getreten. Mhm. In diesem in diesem Keller, in diesem Schuppen von deinem Vater ist das passiert? Ja, in der Werkstatt. In der Werkstatt, ja. Werkstatt. Mhm. Die Täter sind noch unter 20, ne? Na, der eine ist 22, glaube ich, und der eine ist 19. Zu wie vielen Jahren genau sind die Täter verurteilt worden? Also der 19-Jährige hat die Höchststrafe für Jugendstrafe gekriegt, also 10 Jahre. Ja. Und der andere hat 9 Jahre und gekriegt und dann von auch eine andere Sache 3 Monate. Mhm. Kannst du dich erinnern, vor zehn Monaten, als du diese Nachricht erfahren hast, wo du da warst und wie du das genau aufgenommen hast? Na, ich war bei meinem Freund gewesen und meine Mutter hat mich halt angerufen und hat gesagt, wir müssen mal reden. Mhm. Und dann kam sie halt vorbei und dann hat sie mir das gesagt. Und dann war ich halt schockiert und dann musste man halt irgendwie noch meiner kleinen Schwester beibringen. Wie alt ist die kleine Schwester? Du bist 16? Die ist 15. Die ist 15. Wie hat die das aufgenommen? Na, die war erstmal eine Weile nicht ansprechbar und hat halt nur geheult und also die war gerade auf dem Campingurlaub gewesen und wir sind dann halt hingefahren, haben mir das gesagt. Ja. Dein Vater war alkoholkrank und du sagst, dass er auch an Demenz schon gelitten hat, obwohl er ja noch gar nicht so alt war. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Hattet ihr trotz seiner Erkrankungen ein enges Verhältnis, ein gutes Verhältnis oder war es auch eher ein schwieriges Verhältnis? Also Verhältnis war schon gut, aber halt nicht regelmäßig, also nur mal ab und zu miteinander geredet mal. Aber ihr habt schon alle in einer Familie, in einem... Also wir haben getrennt gelebt, aber so. Im gleichen Haus. Ach so, getrennt im gleichen Haus. Mhm. Mhm. Warst du bei den Gerichtsverhandlungen dabei? Ja, bei allen. Bei allen. Heute ist das Urteil gefällt worden. Ja. So war das, ja genau. Wie war das vor Gericht? Wie haben die sich verhalten, die Täter? Total reaktionslos, als wenn sie bloß da sitzen und als wenn die das nicht waren. Die haben halt nichts gesagt, also haben die ganze Zeit geschwiegen. Und der eine hat noch eine Einlassung gemacht irgendwie, dass er das nicht war und das war halt richtig lächerlich, also das war schon eigentlich dumm. Also keine Silbe der Reue, kein Wort der Verzeihung, sofern man da überhaupt um Verzeihung bitten kann, wenn man sowas Schlimmes gemacht hat? Nee, gar nichts. Also gar nichts. Auch gar keine Reue, gar nichts. Soweit ich mich erinnere, was ich gelesen habe, hatte doch sogar der Verteidiger auf Freispruch plädiert. Ja, nicht? Das war echt eine Härte. Wie war das für dich, als du dann zum ersten Mal im Gerichtssaal die Mörder deines Vaters gesehen hast? Na, schon ein bisschen krank, so eine Leute zu sehen. Also die Leute zu sehen. Wie geht es dir denn jetzt nach 10 Monaten? Na, ich habe es auf jeden Fall schon verarbeitet und jetzt kann ich ja auch damit abschließen, wenn ein Urteil gefällt wurde. Ja, meinst du, das schaffst du? Hoffe ich. Wie geht, also deine Mutter und dein Vater haben getrennt gelebt, aber in einem Haus, so hast du es gerade beschrieben. Wie lange waren deine Eltern zusammen? Ja, also geheiratet haben sie, wo meine Schwester auf die Welt gekommen ist, ungefähr. Ja. Und wie lange waren die dann zusammen? Weißt du das? 10 Jahre, 5 Jahre? Ja, meine Schwester ist 15, ich glaube schon 17 Jahre, fast 20 Jahre, glaube ich schon. Waren die zusammen? Wie hat deine Mutter das denn aufgenommen und verarbeitet? Er war genauso schockiert. Also sie hat halt lange Zeit mit ihm verbracht. Und wie geht es deiner Mutter heute? Na, die hat ja zum Glück Arbeit gefunden. Ja. Kann sich ein bisschen ablenken, aber ist halt immer noch drin im Kopf. Das zudem Furchtbare an diesem Fall, es ist schon unfassbar furchtbar, wenn ein Mensch ermordet wird, darüber müssen wir nicht reden, aber war ja nun auch noch dieser Hintergrund, dass es ja Nazis waren und die das getan haben, weil sie gesagt haben, das ist unwertes Leben für unsere Gesellschaft. Wie denkst du über diese Neonazis? Das sind Arschlöcher, also die sind einfach nur dumm und dämlich. Begegnen? Du wohnst du in Templin oder in Neuruppin? In der Umgebung. In der Umgebung. Templin. Begegnen dir oft auf der Straße Nazis? Bemerkt man das sehr bei euch? Ja, ziemlich doll. Und die Stadt versucht das halt zu sagen, dass das nicht so ist. Und wenn ich mich recht erinnere, hat auch noch der Bürgermeister damals so ein bisschen runtergespielt, dass das nicht ein Neonazi-Problem sei. Oder ich kann mich jetzt nicht richtig ausdrücken, aber irgendwie habe ich das in Erinnerung. Ne? Ist so. Ja, also er meinte halt, es gibt keine rechte Szene in Templin. Und dabei hat er das. Also ist schon ziemlich eigentlich bekannt, dass es hier so eine Leute gibt und sind auch nicht wenig und nicht wenig gewaltbereite. Ja genau, du bist ja nur auch erst 16 Jahre alt. Wie ist denn das so unter deinen, so unter Gleichaltrigen? Gibt es da viele, die damit sympathisieren? Ja. Also ja, gibt es schon viele. So, dass ihr dann, die ihr anders denkt, auch Angst habt, weiß ich jetzt, in irgendwo hinzugehen, wo die sind, wo die sich aufhalten? Ja. Es ist schon, also nachts alleine sollte man schon nicht rumlaufen. Das ist immer verbunden, die Angst auch, dass es auch dann in Gewalt ausartet. Ja. Jetzt sind die so bestraft worden, wie du das gerade beschrieben hast. Die haben keine Reue gezeigt, gar nichts. Wie findest du diese Strafe, die sie jetzt bekommen haben? Naja, also für mich hätte es wesentlich mehr sein können, aber die Justiz hat halt schon das Möglichste gemacht, weil sie den einen, also der eine hat ja Höchststrafe gekriegt und der andere, dem können sie halt nicht mehr nachweisen, weil sie halt nicht aussagen. Ja. Die haben dann das Optimale schon ausgeschöpft, was im Rahmen unserer Gesetze möglich ist. Eigentlich schon, ja. Wie war denn das eigentlich damals vor 10 Monaten, als diese beiden Mörder deinen Vater dann totgetreten hatten? Was haben die unmittelbar danach gemacht? Sind die dann aus der Werkstatt abgehauen? Na, die haben, also die wollten ihn noch anzünden. Aber wer hatte die Richter, also können sie nicht feststellen, wer das von wen gemacht hat. Und dann haben sie noch sein Fahrrad im Kanal versenkt und sind dann halt nach Hause von dem Ehen gefahren und haben halt gehofft, dass das Kinder rauskriegt. Und wie lange hat es gedauert, bis man sie dann hatte, die Täter? Na, ich glaube, so ja, am gleichen Tag, wo er gefunden wurde, haben sie die gefunden. Hat man das schnell dann rausbekommen. Ja. Waren die Täter während der Tat eigentlich auch betrunken? Naja, das ist so bei Gericht so eine Sache gewesen. Also, die haben schon Alkohol getrunken, aber also das Gericht meinte, dass die ja schon vorbestraft sind und wissen, dass wenn sie Alkohol trinken, dass sie aggressiv werden und dass das halt keine verminderte Schuld ist, weil die wissen das einfach. Genau. Die waren vorbestraft. Weswegen waren die vorbestraft, weißt du das? Na, wegen Körperverletzung und der eine, glaube ich, so, ich weiß jetzt nicht genau, Brandstiftung und als verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Weißt du, was ich auch so erschütternd finde, was du erzählst, dass die im Gerichtssaal überhaupt keine Regung gezeigt haben. Dass selbst so eine furchtbare Tat wie ein Mord diese jungen Männer nicht aufgerüttelt hat, zu erkennen, was sie angerichtet haben und auf welch falschem Wege sie sind. Nee, die haben absolut nichts gezeigt. Also, die haben halt öfter mal Blickkontakt mit uns gesucht und naja, man will ja nur auch nicht weggucken. Also man will ja schon zeigen, dass man die Leute nicht leiden kann und guckt die dann halt in die Augen und ja. Und die zeigen halt absolut keinen Janusz, die sitzen einfach nur da und gucken sich das mit an, die Zuschauer. Was war denn eigentlich das Hauptargument des Verteidigers, auf Freispruch zu plädieren? Ja, dass das Gericht nicht auf, ich glaube, das war irgendwie so gewesen, dass das Gericht nur darauf ausgegangen ist, ihm was anzuhängen, also nicht auf was zu suchen, was, dass er das nicht war. Irgendwie so war das, also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber Gott sei Dank ist das Gericht darauf überhaupt nicht eingegangen. Ja, na dann die wollten ja dann auch noch die Verteidiger, dass das ein unbekannter Dritter war. Aber das war natürlich total abwegig. Was empfindest du als Tochter eines ermordeten Vaters, wenn du im Gerichtssaal sitzt und ein Verteidiger versucht, jemanden zu verteidigen, von dem eigentlich klar ist, dass er der Mörder oder dass sie die Mörder sind? Was hast du da empfunden? Na, also ich habe auch schon zu meinem Freund gesagt, dass ich das nicht könnte. Ich könnte so eine Leute nicht verteidigen. Mir ist auch echt schlecht geworden dabei, also fast schlecht geworden, weil das ist einfach nur abartig. Glaubst du, dass der oder die Verteidiger wirklich von der Unschuld dieser beiden Täter überzeugt war? Nee, auf keinen Fall, also würde ich nicht sagen. Also die haben ja auch den Briefkontakt zwischen den beiden abgefangen und das halt auch überall oben die Überschrift, wie geht's dir an Leib und Seele und überall Hakenkreuze. Und ja. Ein sehr, sehr schlimmer, sehr, sehr, sehr schlimmer Vorfall, in den du da natürlich aufgrund dessen, dass du die Tochter des Opfers bist, voll verstrickt bist. Das tut mir sehr leid, was auch du mitgemacht hast. Das ist natürlich für ein Kind, für eine Tochter, für Angehörige ganz furchtbar, so etwas. Man stellt sich ja dann sicherlich auch noch so die letzten Leidensminuten vor des Vaters. Ja, gerade wenn sie dann halt die komplette ganz komplette Tat vorlesen und dann, wenn dann die Gerichtsmediziner drin sitzt und liest wirklich jede kleine Wunde vor und muss einem, sagt dann halt wirklich, der Kopf, das Gesicht war nicht mehr zu erkennen und die haben den mit Füßen totgetreten? Ja, 35 oder? Tritte. Wie viel? 35. 35 Tritte. Hauptsächlich auf den Kopf. Und der Kopf war zertrümmert. Ja, also derjenige, der ihn gefunden hat, der hat halt auch ihm auch überhaupt nicht wiedererkannt. Er hat halt bloß an der Kleidung gesehen, dass er das ist. Er kann man in all dem Unglück nur hoffen, dass dein Vater sehr schnell bewusstlos war und dass er keine Qualen hat erleiden müssen. Ja. Ich finde das ganz erschütternd, Sarah. Ich sage dir nochmal aus tiefer Ehrlichkeit, dass mir das so, so leid tut. Also für euch, für deine Familie, für deinen Vater, für alles. Und dass es eine Schande ist, dass es in unserem Land, dass so etwas vorkommt, solche, ich sag mal, politisch motivierten Gewalttaten passieren. Dass es das immer noch gibt, das ist eine unfassbare Schande. Ja. Ich finde diese Leute auch echt eklig. Also. Du hast gerade gesagt, dass du das glaubst, dass du es schon jetzt vielleicht verarbeiten kannst, nachdem das Gerichtsurteil auch gefällt wurde. Ich kann dir trotzdem, wenn du möchtest, gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja, das finde ich. Wäre ja vielleicht nicht schlecht. Manchmal denkt man ja auch schon so, man hat es irgendwie so geschafft und dann bricht es auch irgendwann nochmal über einen rein. Also, das biete ich dir sehr gerne an und das läuft so, du kennst es ja wahrscheinlich, du legst auf und dann wirst du gleich zurückgerufen von dem Peter. Ich wünsche deiner Familie, deiner Mutter, deiner jüngeren Schwester und dir von Herzen viel Kraft und alles Gute, Sarah. Ja, ich wollte noch fragen, wie ein Autogramm. Sehr gerne. Sehr gerne. Dann sagst du gleich meinem Psychologen deine Anschrift und das schicke ich dir natürlich sehr gerne. Ja. Alles Liebe und alles Gute, Sarah. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Unser Thema übrigens morgen heißt, mein Gewissen zerfrisst mich. Und ich denke natürlich jetzt gerade darüber nach, über diese beiden Täter. Wenn sie in der Stille sind, in ihrer Zelle im Gefängnis, haben sie nicht doch auch ein Gewissen und denken über das nach, was sie getan haben? Ich kann es gar nicht glauben, dass ein Mensch das nicht tut. Ich kann es eigentlich nicht glauben. Also das Thema morgen heißt, mein Gewissen zerfrisst mich. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die etwas zu verantworten haben, mit dem sie absolut nicht fertig werden. Das kann sein, eine Straftat, ein großer Verrat, eine Feigheit, vielleicht auch eine Fehlentscheidung. Oder aber, vielleicht ist der ein oder andere von euch unverschuldet in eine Sache hineingeraten und ihr habt unverschuldet etwas Schlimmes verursacht und sagt deshalb auch, mein Gewissen frisst mich auf. Wenn ihr morgen gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch rund um die Uhr per Mail domian@wdr.de plus eure Telefonnummer bitte. Oder morgen ab 0 Uhr anrufen, natürlich wie immer ab 0 Uhr sind wir erreichbar zum Thema morgen, mein Gewissen zerfrisst mich. Heute aber weiter offene Themennacht, freie Runde und herzlich willkommen sage ich zu Susanne. Susanne ist 39. Hallo Susanne. Hallo Domian. Susanne. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht bei mir? Normalerweise hätte ich dann morgen anrufen müssen, wegen dem Gewissen. Ich habe da ein Problem. Mhm. Ich werde jetzt 40 und habe eine 9-jährige Tochter, bin 14 Jahre verheiratet und habe bis zum 30. Lebensjahr habe ich angeschafft. Mhm. Also war im Milieu tätig. Mhm. So, und die letzten 10 Jahre an für sich war ich jetzt völlig solide, habe gearbeitet. Also seitdem die Tochter da ist, hast du nicht mehr? Genau, habe ich überhaupt nichts mehr gemacht. Ja, ja. Und habe also gewisse Jobs gemacht, bin aber Kraftfahrer, habe auf Berufskraftfahrer gemacht und bin auch jetzt bis Dezember gefahren, dann sind wir beide arbeitslos geworden. LKW gefahren? Genau. Mhm. Und durch die Wirtschaftskrise sind wir halt, das hat uns auch betroffen, sind wir arbeitslos geworden, beide leider Gottes. Mein Mann ist wieder in Arbeit gekommen, ich nicht. Ja, und dann ist natürlich eine Menge liegen geblieben. Und dann bin ich einfach mal wieder hergegangen und habe im Internet einen Swinger-Treff geguckt, also Party-Treff, so weit vor 15 Jahren an, für sich aktuell rauskam. Mhm. Und habe gedacht, komm, dann mach mal eben die schnelle Mark. Ja. Ja, und habe mir das natürlich einfach vorgestellt, weil ich habe es ja lange genug gemacht. Hast du es mit deinem Mann abgesprochen? Ja, habe ich abgesprochen. Und er hat gesagt, okay, mach. Ja, okay, mach nicht. Also mein Mann geht daran, der geht daran kaputt. Ja. Also der ist auch früher schon, also er hat halt eine Zeit mitgemacht. Wir sind jetzt 14 Jahre, wie gesagt, zusammen am 21. Mai. Und wir sind gerade in der Phase zusammengekommen, wo ich nach London zu einem Scheich geflogen bin. Mhm. Und wir mussten ja wieder irgendwie von null anfangen. Mhm. Und ja, kurze Zwischenfrage, bevor du weiter erzählst. Ja, du bist damals nach London zu einem Scheich geflogen, um den als Hure zu bedienen. Richtig, und zwar war das an dem Wochenende, wo Yitzhak Rabin erschossen worden ist. Ja. Und das war für mich Glück im Unglück. Ich meine, mein Bruder haben selig den Yitzhak Rabin, aber dadurch, dass das natürlich passiert ist, hatte ich das Penthouse in London total für mich alleine. Mit Blick am Hyde Park, weil die sind ja natürlich alle direkt dann darüber geflogen. Ja. Da war ich dann also ganz alleine und habe das Wochenende völlig alleine in London verbracht. Also. Achso, war der Scheich gar nicht da, oder wie? Nee, der war da, als ich kam und dann, als das passiert ist, waren die natürlich Kreuzzug alle weg. Ne? Kannst du dir vorstellen. Aber das heißt, du warst damals gut im Geschäft, dass man dich dann von... Anders halt. Das, was eben mein Problem ist, ich war also im anderen Milieu tätig, ich war auf Termingeschäft, ich habe viel Geld verdient, habe viele prominente Menschen kennengelernt. Also auf gehobenerer Ebene, ne? Bitte? Auf gehobenerer Ebene. Richtig, genau. So, und was läuft jetzt? Jetzt ist das so gelaufen, das war also finanziell, wir haben Eigentum und wir hatten also damals 100.000 Eigenkapital vor 5 Jahren. Mhm. Dann hat man uns also schwer beschissen beim Kauf des Hauses und wir kriegen das gerade nur so in den Griff. Nur jetzt war ein Loch, dadurch, dass wir arbeitslos waren beide, hat sich einiges angehäuft. Okay, jetzt erzähl mir, was du gemacht hast. Pass auf, jetzt probiere ich es. Mhm. Und dann bin ich dahin gefahren. Und Domian, ich hätte nicht tun sollen. Ich glaube, das hat mir den Rest gegeben. Was heißt jetzt genau Single-Treff? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist wie Pärchentreff in Köln. Also in Köln war ich auch damals und habe da gearbeitet. Im Party-Treff, da treffen sich Paare oder einzelne Herren, die kommen da rein. Dann sind da ein paar Das ist professionelle Frauen. Ein Haus ist das. Genau, mhm. Das ist ein Haus oder Räumlichkeiten stellen die zur Verfügung und da treffen sich dann halt einzelne Herren. Ah ja. Und Damen, die angeblich privat da sind, aber natürlich sind natürlich professionelle Frauen, weil welche Frau setzt sich da privat jeden Tag hin und ist geil auf, was soll wie für Männer? Wie viel Mal hast du es jetzt schon gemacht? Wie meinst du das? Ja, du bist einmal dahin gefahren oder? Fünf Tage. Und ich kam mir vor wie 6 Wochen. Ich habe in einem Kellerloch verbracht, ich war eingesperrt, die ganzen Fenster zugemauert. Ich kann dir das nicht erklären. Wie lange liegen die 5 Tage jetzt zurück? Eine Woche. Mein Mann mich wieder abgeholt. Was hast du in den 5 Tagen verdient? 1200 Euro. Mhm. Diese 5 Tage. Du musst dir das aber so vorstellen, das Problem, was ich damit habe, ich habe pro Gast 15 Euro bekommen. Das musst du dir mal vorstellen. 15 Euro? Kannst du dir das vorstellen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich meine, pass auf, ich weiß, dass die Preise im Arsch sind. Bei uns im Ruhrgebiet, ich bin jetzt in Hessen hier, bei uns im Rheinland, die Preise sind im Arsch. Ich weiß, dass du auch für 30 ohne Gummi und so weiter. Ich meine, das habe ich nie getan. Ich habe nie ohne Gummi gearbeitet oder mir irgendwas in irgendwelche Löcher stecken lassen. Also ich habe immer die gehobene Ebene. Ich habe auch noch die alte Schule gelernt. Ich habe also noch im Puff gelernt, wie man Falle schiebt und so. Weißt du, also ich kann mich da schon so ein bisschen winden, sag ich mal. Wie man ich muss immer zwischenfragen. Wie man Falle schiebt, was ist das? Ja, wie man Falle schiebt. Also wenn ich jetzt mit dir ins Bett gehe und wir wollen zusammen schlafen, dann führe ich den nicht ein, sondern mach das anders, ohne dass du das merkst. Oder wenn ich dir erzähle, ich blase dir ein, dann mache ich das halt anders, nimm dich im Mund, aber du magst es. Verstehe. So habe ich das noch gelernt. Ich kenne die Domenica noch, die jetzt gestorben ist. Also weißt du, so die Kreise waren, so habe ich gelernt. Wie viel hast du jetzt in diesen Tagen, in denen du dort warst, bedient? Wie viele Männer? Das habe ich nicht gezählt. Das könnte ich jetzt mit dem Taschenrechner ausrechnen. 1200 geteilt durch. Boah, das ist ja eine irre Menge. Und du fühlst dich komplett beschissen jetzt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Ich habe seit langem, also normalerweise, pass auf, ich habe also früher im Milieu, klar, ich bin 40 Jahre, ich habe eine andere Zeit hinter mir. Ich habe also nie irgendwie mit harten Drogen zu tun gehabt. Klar, habe ich auch mal gekokst und habe auch Speed mal genommen, um wach zu bleiben, um Geld zu verdienen, weil wir haben trinken müssen. Dadurch haben wir halt viel Champagner, weißt du, wir haben getrunken. Und okay, das waren andere Zeiten. Aber jetzt, ich bin zu meinem Apotheker und erst, was ich mir geholt habe, war ein Valium. Mhm. Und erstmal ein Rauchen. Also das war jetzt echt Fakt. Ich komme nicht mehr runter, weißt du. Ich kann halt einfach nicht verkraften. Aber die Entscheidung ist doch jetzt schon klar gefallen, ganz klar, dass du es nicht nochmal machen wirst. Das habe ich auf meine Tochter ja auch nicht geschworen. Und wenn ich das schwöre, das kannst du mir glauben, ich habe Kinder verloren. Ja. Also das ist die einzige, ich kann auch keine mehr kriegen. Also das ist die einzige, die ich habe und glaub mir, ich schwöre dir, das tue ich nie wieder. Nie wieder, kann ich gut verstehen. So weit darf die Not nicht reichen, dass man das macht. Ja, aber weißt du, das Schlimme, Domian, ist ja, ich habe... wir haben in den Zeiten, wo es jetzt wirklich schlimm war, habe ich alle karikativen Zwecke, also versucht irgendwie um Hilfe zu bitten. Mhm. Ich war bei der Caritas, bei der AWO, ich war überall, weißt du, überall. Mein Mann hat Arbeitslosengeld gekriegt und stand keinen Hartz-IV-Zusatz mehr zu, weil wir einen Euro drüber waren und da weiß der Dörfel. Aber kein Mensch hat uns geholfen. Domian, ich schwöre dir, wenn ich das Geld, was ich gespendet habe, zu meiner Zeit, wo ich angeschafft habe, ich bin Buddhist, und ich habe immer gegeben, also ich gebe mein letztes Hemd, ich schwöre dir das, mein letztes Hemd, ich bin total sozial, ich mache Ehrenamt. Aber das kriegst du natürlich jetzt nicht, so kannst du nicht rechnen, dass das wieder zurückgeht. Nein, das nicht, aber ich merke, dass selbst wenn du als normaler Mensch mal Hilfe brauchst von den Karikativen, nix. Es geht alles in Ausland, ich meine... Wie soll es jetzt bei euch weitergehen? Wie soll es weitergehen? Ich bin auf der Suche nach einer Tagesmutter, was hier unwahrscheinlich ein Problem ist, weil ich am Dorf wohne. Und also sobald ich eine habe, gehe ich wieder am Bock und möchte da arbeiten. Also weil wieder, ich muss arbeiten. Wieder LKW fahren? Ja, klar. Ja. Mensch, Susanne, also was ich schon mal gut finde, ist, dass du das mit deinem Mann abgesprochen hast. Schlimmer wäre es ja, wenn das jetzt auch noch irgendwie unter der Hand gemacht hättest. Romian, ich danke dir für dein Ohr. Ich kann das keinem erklären. Ich kann mit meinem Mann nicht so darüber reden, wie ich mit dir rede, weil... Ja. Ich will ihm nicht wehtun, weißt du? Und mit meiner Freundin kann ich auch nicht drüber reden, weil das ist eine Hure, die macht das aus Spaß, verstehst du? Ich meine, die sagt, stell dich nicht so an. Nee, also, aber weißt du, was ich da raushöre? Ich höre daraus, du hast vor 9 Jahren aufgehört, hast ein anderes Leben angefangen. So, du hast einen Mann, den du liebst, du bist einer ordentlichen Arbeit nachgegangen die ganzen letzten Jahre. und warst jetzt in einer großen Notsituation und hast etwas ausprobiert, was total nach hinten losgegangen ist. Deshalb würde ich dich doch oder darf man dich doch nicht verurteilen. Das war jetzt ein Versuch, aus dem du bitter gelernt hast und du wirst jetzt andere Wege gehen. Also ich finde es schlimm, dass das jetzt so gelaufen ist und dass du wahrscheinlich dadurch da noch eine ganze Weile dran zu knacken hast an der Geschichte, aber heftig zu knacken hast. Ja. Aber das ist doch nicht verdammenswürdig oder... Ja, auch meiner Tochter gegenüber, weißt du, ja, das ja. ist ja auch so eine Sache. Deshalb bin ich ja auch weggezogen von da, wo ich herkomme. Deine Tochter weit weg, weiß jetzt, die ist jetzt 9, die weiß natürlich nicht, was du früher gemacht hast. Nein. Und wenn sie irgendwann erfahren sollte, dann von mir, wenn überhaupt. Ja, ich finde, wenn sie in das Alter kommt, wäre das vielleicht ganz gut, wenn du es ihr persönlich irgendwann erzählen würdest. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Besser so, als wenn es irgendwie über andere erfährt. Ja, das ist schlimmer. Das ist viel schlimmer. Ich versuche meine Tochter, die ist ja Einzelkind, sozial. Mhm. Also ich bin auch gut erzogen. Ich komme aus einer guten Familie. Ja. Und ich möchte, dass mein Kind mit Anstand und Respekt groß wird und tolerant. Ja. Toleranz ist für mich so wichtig. Mhm. Ich habe auch viele schwule Freunde und so, weißt du, weil ich komme mit Männern unwahrscheinlich besser klar wie mit Frauen, weil die sind mir zu link irgendwie. Und also es gibt für mich nichts, ich versuche das Kind wirklich sozial tolerant. Sehr gut. Anstand ist mich, wichtig. Lass mich noch was fragen. Du warst jetzt 5 Tage, sagst du, warst du da, ne? Ja, Hölle. Warum hast du es nicht früher abgebrochen? Habe ich. Ich wollte eine Woche bleiben. Ach so. Aber dann hast du gedacht, ich konnte nicht. Ich habe Mittwochmittag, habe ich meinen Mann angerufen, bin zusammengebrochen, habe geweint. Hol mich heraus. Ich sag, tu mir einen Gefallen heute Nacht 12 Uhr. Du hast hol mich ab, sobald die Kleine schläft, komm und gib Gummi. Du hast da auch gepennt in diesem Haus? Ja. Ja. Und hast du die ersten Tage gedacht, ich zieh's durch, ich schaff's irgendwie und dann nach 5 Tagen war Schluss? Also ich habe so die ersten 2 Tage, war das vielleicht noch irgendwie, kann ich dir gar nicht erklären, die ersten 2 Tage war das vielleicht mal wieder interessant, mal wieder reinzuriechen. Mhm. Aber als ich dann merkte, ich war im Osten unterwegs und ich bin Rheinländer und ich kenne die Geschäfte ganz anders. Ich habe mit Profis zusammengearbeitet. Mhm. Das war für mich völliges Neuland und das war für mich ganz ekelig. Ich habe vor den Menschen gar keinen Respekt mehr gehabt, die da rumliegen. Und mir wird ja ganz schwindelig bei der Anzahl, wenn ich mir die im Kopf irgendwie vorstelle, die Zahl 15 Euro und du hast, was Hammer, hast du? 1500 verdient? 1500? 1200. Susanne. Also, jetzt gilt es darum, nach vorne zu gucken. Ich danke dir, Domian. Echt, das ist schon echt. Danke, dass es dich gibt, echt. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Du bist eine tolle Mutter, das höre ich raus. Und du bist auch eine tolle Ehefrau. Danke. Und du bist auch ein harter Hund. Und du wirst das schon schaffen. Ja, aber weißt du, kennst du das Lied von Gemere und Gordy? Wer immer lacht, dem glaubt man nicht, dass er auch weinen kann. Ja. Das ist das Problem, das habe ich. Außen hart, weißt du, und innen würde ich gerne mal weinen. Und mein Mann ist der Devote und nicht der Dominante. Das ist das Problem, weißt du? Ich wünsche dir so schnell wie möglich eine gute Stellung auf einem tollen LKW. Und Super. Dann kannst du durch die Welt brettern. Super. Wenn du mich irgendwo auf der Autobahn siehst, hupst du mir zu. Alles klar, Domian, mach Susanne, alles Gute. Dir auch, hör mal, und bleib, wie du bist, hörst du? Dankeschön. Dir und deiner Familie, alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050. Unsere Nummer. Und wir machen weiter mit der Carina. Carina ist 18. Hallo Carina. Hallo. Carina. Schön, dass du da bist. Ja. Und was geht's bei dir? Ich habe 2 Kinder verloren. Wann war das? Das erste Kind habe ich mit 15 verloren. Und das zweite Kind halt mit 17. Waren das ungeborene Kinder? Ja. Ja. In welchen Monaten warst du jeweils? Bei dem ersten war ich im 14. Schwangerschaftswoche. In der 14. Woche, ja. Mhm. Ja. Und bei dem zweiten Kind war das halt so, dass ich das erst im 3. Monat bemerkt habe, dass ich schwanger bin. Mhm. Und bin dann halt auch direkt zum Frauenarzt hin. Und da haben wir dann halt gesagt, dass wir dann halt erst eine Untersuchung machen und der Mutterpass aufstellen und ja, dann hat sie halt bemerkt, dass das Kind halt tot ist. Mhm. Ja. Wie kam das, dass du zweimal hintereinander in diesen jungen Jahren mit 15, dann mit 17 schwanger geworden bist? Das ist stressbedingt gewesen. Und zwar habe ich halt auch in der Zwischenzeit noch, also beim zweiten Kind hatte ich halt auch noch zwischenzeitlich meinen Opa gepflegt gehabt. Ja. 1,5 Jahre, weil er Pflegestufe 3 war. Und Ja, es war halt sehr schwer für mich. Nee, schon stressbedingt, aber du hattest Sex, du hast dich nicht geschützt und oder du hast keine Pille genommen. Ja. Was heißt ja? Also keine Pille? Also, keine Pille. Ja. Keine Pille und auch kein Schutz? Ja, genau. Aber wie ist das zu erklären? Das erfahren doch nun alle Welt, auch ganz junge Leute schon sehr frühzeitig. Also ich hatte damals, mein Freund waren, es war die erste große Liebe und irgendwo wollten wir auch Kinder haben. Und dass es dann halt so gekommen ist, da haben wir halt nicht mit gerechnet. Mhm. Ist natürlich ein bisschen naiv, wenn man 15 ist und sagt, wir wollen Kinder haben, ne? Er weiß dir jetzt auch, ne? Ist klar. Ja. Du musstest oder hast, wo du erst 15 und 16 warst, dein Opa gepflegt. War deine Mutter oder andere Verwandte nicht dir zur Seite? Meine Mutter war halt mit dabei und hat mir halt war das ja bei der Hand gelaufen von meiner Mutter. Mhm. Weil er ist halt zu Hause in seiner Wohnung damals gestürzt, hingefallen und hat sich dann Oberschenkel gebrochen und hat dadurch halt durch die ganz vielen OPs und sowas hat er halt die Narkose und sowas nicht vertragen und dadurch wurde er halt Pflegefall. Mhm. Und meine Mutter hat damals gesagt, so von wegen, ich möchte nicht, dass er ins Heim kommt und hat ihre Arbeit dafür aufgegeben. Also hast du es quasi zusammen mit deiner Mutter gemacht? Ja, und dann ist halt meine Mutter, die hat eine gebrochene Kniescheibe und das kann man bei ihr nicht operieren, weil sie zu viel Wasser in den Beinen hat. Sie kann auch keine Hosen anziehen, sondern nur Röcke. Ja. Und dadurch hatte sie halt viel Schmerzen und dann ist sie irgendwann nochmal hingefallen gehabt. Ach so, dann hast du sie quasi entlastet. Ja. Und dann war ganz viel Arbeit, ist dann bei dir hängen geblieben. Ja, genau. Mhm. Über Weihnachten hatte sie dann einen Fuß gebrochen gehabt und somit musste ich dann mehr oder weniger meine Mutter dann helfen, dass sie dann klarkommt. Lebt dein Opa noch? Nein. Nein. Mhm. Ich hatte den halt, musste ihn halt abends umziehen und duschen, seinen Fuß verbinden, weil sein Fuß halt schon gefault hatte. Mhm. Und hast aber schon eine ganze Menge als junges Mädchen gemacht, also Respekt, Respekt. Wie war das für dich, wenn man so jung zwei ungeborene Kinder verliert? Wie hast du das damals aufgenommen? Wie hast du es empfunden? Ich denke da jetzt viel drüber nach, weil das erste Kind wäre eigentlich am 5.5. geboren. Mhm. Also war eigentlich Geburtstermin. Und ich denke halt viel nach, wie alt wäre mein was würde mein Kind jetzt tun oder wie würde es jetzt aussehen? Das wirkt alles sehr intensiv nach. Ja. Das heißt, du hast deinen Opa verloren. Du hast den Tod deines Opas miterlebt. Was ja auch schon. Ich habe ihn aufgefunden. Du hast den Tod gefunden? Ja, also ich bin ins Zimmer rein morgens und dann lag er da schon tot. Wann war das? Das war am 5.7. Am 5.7. letzten Jahres. Vorletzten Jahres. So. Ja. Dann kann man sich ja ausmalen, was da alles bei dir sich zusammengeballt hat. Ja. Dass du vielleicht jetzt auch erst so ein bisschen zur Ruhe und zur Besinnung kommst, das alles so nachwirken zu lassen und verarbeiten zu können. Vielleicht kommt das jetzt auch erst alles hoch, die ganzen Erinnerungen und was geschehen ist. Ja, es ist ja halt letztes Jahr im April, am 3. April ist ja auch, hatte mein bester Kumpel, der mir halt auch viel Halt gegeben hat, der hat einen schweren Motorradunfall gehabt. Und ist dann 3 Tage später halt im Krankenhaus verstorben. Mensch, Carina. Da hast du aber nur wirklich schon sehr viel abgekriegt in deinen jungen Jahren. Ja. Wie lebst du zurzeit? Lebst du bei deiner Mutter noch oder hast du eine eigene Wohnung schon? Nee, ich bin zurzeit in einem Internat. Ah ja. Mach da meine Ausbildung als Hauswirtschaftshelferin. Ja. Und Und hast du einen Freund? Nein, zurzeit nicht. Ich kann keine Beziehung führen. Aufgrund meiner, auf meinen Sachen, die halt von den ganzen Vorgeschichten. Weil ich hatte damals halt auch nicht wirklich Unterstützung gekriegt von meinem damaligen Freund. Ja, der wahrscheinlich auch noch sehr jung war zu der Zeit. Ja. Wie du auch. Mhm. Und ich kann halt irgendwie keine Beziehung eingehen. Also, weil irgendwie ist das so bei mir, dass ich, wenn die vielleicht mir ganz viel Liebe geben und halt auch Geborgenheit, dann denke ich immer, ich belaste die mit meinem Problem oder mit meinen Sachen. Und das kann ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Hast du dir mal überlegt, nachdem du jetzt schon so viel mitgemacht hast, dass du dir mal professionelle Hilfe suchst bei einem Psychologen? Also ich war das eine Mal, war ich, also letztes Jahr um diese Zeit war ich 6 Wochen in einer Kajersbach-Klinik Wien. Ja, in der Klinik, in der so. Ja, genau. Und habe da mir Hilfe geholt. Und es hat auch erst was gebracht, aber danach lief es halt so weiter. Ja, du warst dann 6 Wochen in guter Betreuung vielleicht und danach warst du wieder in deiner Realität, in deinem Alltag und alles war so wie früher oder fast alles war so bald dann wieder wie früher. Ja, genau. Eigentlich brauchtest du einen Ansprechpartner, der dich vielleicht über 1-2 Jahre so in deinem Alltag begleitet. Also in Form einer Psychotherapie, dass du einmal in der Woche irgendwo hingehen kannst, mit einem guten Menschen arbeitest, sprichst und so weiter. Ich glaube, das wäre sehr richtig und sehr wichtig in deinem Fall. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man als so junger Mensch wie du so viele Sachen da auf einmal irgendwie allein auf die Reihe kriegt. Kriegst ja auch nicht, du fühlst dich ja auch nicht gut. Nee, weil das ist einfach, das wächst einem alles über dem Kopf. Genau. Du weißt gar nicht, wie man damit umgehen soll. Genau. Und es ist ja auch schade, dass dadurch so eine Blockade entstanden ist, dass du sagst, ich kann mich gar nicht auf eine Beziehung einlassen. Denn das ist natürlich die größte Therapie, wenn man irgendwann sich neu verlieben kann und die schönen Gefühle dann halt auch. Ja, irgendwo. Also ich habe jetzt einen guten Kumpel, also den kenne ich jetzt auch, also ja, den habe ich halt auch an der Klinik halt kennengelernt. Mhm. Und wir haben immer noch sehr, sehr guten Kontakt. Mhm. Und ja, irgendwo ist schon Liebe da, aber es geht nicht von seiner Seite aus und weil er halt auch viel Probleme hat und wir helfen uns irgendwo gegenseitig, aber kommt nicht so richtig weiter. Ja, ist irgendwo schwer. Aber ist das schon mal ganz gut, dass da so ein Kontakt besteht? Ja. Ist ja generell erstmal schon mal ganz, ganz schön. Aber ich finde, da solltest du dir jetzt Hilfe wirklich von außen holen. Ich würde gerne, dass mein Psychologe dich berät jetzt, was du tun könntest, welche Formen der Therapie du anstreben solltest und so weiter. Ja. Ich finde, du solltest es auf jeden Fall tun, um stabiler zu werden, wieder mehr Boden unter Füßen zu kriegen. Ich finde ja super, dass du dass das mit der Ausbildung da in der Schule klappt. Ja, also es war auch halt eine Zeit lang auf der Kippe bei mir, weil durch die ganzen Sachen, weil dadurch habe ich halt auch von der Psyche her so Umstellung und so Schwankungen. Denn das hängt ganz, also von mein Arbeitstempo hängt ganz von meiner Psyche ab. Mhm. Wie lange musst du noch, bis du fertig bist? Ich bin 2010 bin ich fertig, also 14.08.2010. Ja, das ist ja nur eine Weile hin. Mhm. Ja. Carina, jetzt wird mein Psychologe, der Peter, dich anrufen, der dich beraten soll, welche Art von Therapie für dich gut ist. Ja. Und mach es. Ich glaube, du kannst nur davon profitieren. Und wenn es beim ersten Mal vielleicht auch nicht so funktioniert, du hast ja schon so ein bisschen Erfahrung durch den Klinikaufenthalt, wie das so funktioniert. Ja. Man muss ja auch suchen, dass man jemanden findet, mit dem man gut kann. Ja. Das sage ich auch immer wieder hier, wenn man da zu irgendeinem Psychologen geht, den man, wo einfach keine Wellenlänge da ist, dann funktioniert das auch nicht. Man muss die Person schon respektieren und gut finden. Richtig. Aber die gibt es und so einen wünsche ich dir, dass du so eine Person findest. Ja. Alles Liebe und alles Gute und leg du bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Ja, okay, danke. Meine Liebe, Carina, bis dann, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal ein Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt, mein Gewissen zerfrisst mich. Wer von euch sagt das? Und warum sagt ihr das? Ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas zu verantworten haben, mit dem sie absolut nicht fertig werden. Das kann eine Straftat sein. Das kann vielleicht eine eklatante Fehlentscheidung sein. Das kann eine Lüge sein. Das kann eine Feigheit sein. Vielleicht aber auch werdet ihr mit eurem Gewissen nicht fertig aufgrund eines Vorfalls, den ihr eigentlich nicht verschuldet habt, aber trotzdem irgendwie da hineingeraten seid. Aber es ist nicht eure, ihr habt es vielleicht verursacht, aber es ist nicht eigentlich eure Schuld gewesen. Mein Gewissen zerfrisst mich. Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen morgen, wie immer, zu dem Thema. Die Leitungen sind geschaltet. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Manuela 27. Hallo Manuela. Ja, hallo. Hallo Manuela. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich vor ein paar Jahren, so genau 7, 8 Jahre ist das jetzt her, einen schweren Fehler gemacht habe. Ich habe mich zu einer Scheinehe überreden lassen. Mhm. Was war da genau damals? Es war so, ich habe damals einen Freund gehabt, der kannte einen Kosovo-Albaner. Mhm. Und der hat jemanden gesucht, dass er halt hier in Deutschland bleiben kann. Mhm. Wegen Heiraten jetzt halt. Mhm. Und dann wurde uns halt Geld angeboten, ja. Und das habe ich dann gemacht. Wie viel Geld hast du dafür bekommen? Bekommen habe ich nie was. Ach, du hast gar nichts dafür bekommen. Also es wurde dir angeboten. Wie viel wurde dir angeboten? 25.000 Euro. 25.000? Mhm. Wer hat das angeboten? Ja, er. Der, den du heiraten solltest? Genau. Hattest du den, das habe ich gerade nicht verstanden, vorher gesehen oder ist das alles? Ja, den habe ich vorher gesehen, auch kennengelernt. Ja. Alles. Und dann wurde die Ehe eingegangen, ihr habt geheiratet, mhm. Standesamtlich. Ja. Mhm. Erzähl mal, wie es dann weiterging. Ja, dann haben wir geheiratet, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aus dem Standesamt raus, er nach links gegangen, ich nach rechts, mhm. nach Hause. Mhm. Ja, und das war es dann eigentlich. Und dann hat man sich so noch ab und zu mal auf der Straße gesehen, gegrüßt, ja. ein bisschen erzählt und so. Das war's? Ja. Und woher hast du die gute Hoffnung gehabt, dass er dir so viel Geld wird zahlen können? Guten Glauben. Also es wurde kein irgendwie Vertrag oder irgendwie was gemacht. Gar er hat zu dir gesagt, pass mal auf Manuela, wenn du mich heiratest, kriegst du 25.000 Euro. Genau. Und hat Manuela gesagt, super, kann ich gebrauchen, 25.000 Euro, mache ich. Na, ich habe erst gesagt, dass es doch eigentlich Blödsinn ist, weil heiraten und so. Und ja, und mein damaliger Freund hat gesagt, ne, dann komm und Geld können wir gut gebrauchen. Ach, du warst da auch in einer Beziehung? Naja, der jetzt mittlerweile mein Ex-Freund ist. Ja. So, jetzt habe ich aber eine neue Beziehung, seit über 2 Jahren. Er weiß auch davon. Es war übrigens ja auch eine Straftat, ne? Ist ja auch klar, was ja. du da gemacht hast. Mhm. Das weiß ich. Und dann hast du nochmal eine kurze Nachfrage. Dann hast du dir das Geld relativ schnell abgeschminkt, weil du gedacht hast, oder hast du dann noch ein bisschen nachgehakt, nachgebohrt bei dem, oder wie? Ja, klar, nachgefragt war schon. Oder nachgefragt habe ich schon, aber... Ja, und dann nachher habe ich es einfach so hingenommen. Ich hab das eigentlich eher verdrängt, sag ich jetzt mal so. Wollte von der Sache eigentlich nichts wissen. Oder gar nichts mehr wissen. Mhm. Und dann habe ich ja halt meinen neuen Partner jetzt kennengelernt, vor über 2 Jahren. Ja. Habe ihm dann das auch erzählt und er hat zu mir gesagt, naja, halt, ich soll mich da scheiden lassen. Ach, du bist mit dem immer noch verheiratet? Mit dem offiziell, mit diesem ja, Mann? Genau. Und das ist halt das so ein Ding, was mich total zerfrisst eigentlich. Ja. Hast du den irgendwann nochmal gesehen in der letzten Zeit? Nein, gar nicht. Weißt du überhaupt eine Anschrift von dem? Nee, ich habe bloß mal einen Bekannten von ihm getroffen, auf der Straße ganz kurz, und der sagte zu mir, er ist wohl angeblich in den USA. Mhm. Weiß ich nicht, ob das stimmt oder so. Also, das war naiv und äußerst dumm, was du damals gemacht Richtig. Hast. Ne? Das weißt du heute auch, ne? Das, ja. Mhm. Ich habe mich damals überreden lassen. Mhm. War bescheuert. Wie geht das denn jetzt überhaupt, wenn du dich scheiden lassen willst? Wie wird das funktionieren? Ja, keine Ahnung. Welche sagen, ich soll einfach hingehen, mir einen Anwalt nehmen, mhm. dann halt die Scheidung einreichen und dass die den halt auch suchen, weil ich denke mal, das geht ja nicht so einfach, dass ich sage, so Scheidung, dass der andere dazu, also da muss ja irgendwie eine Unterschrift auch getätigt werden. Ja, das heißt, du würdest dann rein Wein einschenken, was da vorgefallen ist. Ja, ich kann ja schlecht hingehen und sagen, dass ich damals eine Scheinehe eingegangen bin. Ja, doch, das meine ich damit. Das müsstest du dann ja sagen. Ja, oder wie stellst du dir das vor? Soll es jetzt eine ganz normale Scheidung sein oder willst du gleich in die Offensive gehen und sagen, pass auf, Leute, nach dem Motto, ich zeige mich hier selbst an, ich habe damals Mist gebaut und ich will aus der Sache raus, ich habe das und das getan. Ja, eigentlich. Das wäre die sauberste Lösung. Ja. Das wäre die sauberste Lösung. Hm. Da könntest du dich vom Rechtsanwalt, von einem Anwalt beraten, wie man das macht. Und wenn du von dir aus deine Schuld bekennst, wird das sicher sehr positiv, also könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Pluspunkt für dich ist. Und vielleicht kommst du dann auch viel schneller aus dieser Ehe raus, als wenn du den, ich sag mal, den normalen Weg gehst. Und du hättest den auch den ganz korrekten und sauberen Weg gegangen. Das hast du aber noch nicht so bedacht. Na, ich traue mich auch noch gar nicht. Wirklich. Hm. Weil ja doch die Angst besteht, dass da doch irgendwie ein, weiß ich nicht, Gefängnisstrafe, sag ich jetzt mal so, oder... Also, das wäre natürlich erstmal ein Gespräch mit einem Anwalt, mit dem du das Ganze mal durchsprichst, und da kann man sich beraten lassen, wie man das macht. Hm. Hast du denn auch Angst vor deinem, ich sag mal, in dicken Anführungszeichen Ehemann, dass der dir irgendwie Ärger macht? Eher weniger. Eher weniger. Und das Thema ist jetzt auf den Tisch gekommen durch deinen neuen Freund, den du vor 2 Jahren kennengelernt hast. Richtig. Und der will klare Verhältnisse haben. Richtig. Kann man ja auch verstehen. Ja. Und wahrscheinlich ist es für dich ja auch gut, weil dich belastet das ja auch. Mhm. Mhm. Richtig. Ja, also schnell einen Termin beim Anwalt machen, die ganze Sache bereden und dann auf die sauberste Art und Weise da rauskommen, finde ich. Sagen, dass ich damals einen Schein eher eingegangen bin. Ja, finde ich schon. Aber dann berät das mit deinem Anwalt, wie man das am besten macht. Ich meine, du zeigst ja jetzt Reue und du würdest selbst in die Offensive gehen, dass du da glimpflich davon kommst. Ich habe überhaupt keine juristische Ahnung. Könnte mir nur vorstellen, dass dann auch diese Ehe schneller geschieden wird, als wenn du es anders machst. Betrachte das mal jetzt nicht als juristische Beratung hier, sondern eher so als moralische Einschätzung, dass ich das besser fände, wenn du die Karten ganz auf den Tisch legen würdest. Ja. Ja? Finde ich auch besser. Da ist der neue Freund. Ja. Was hat er gesagt? Ob er auch mal darf. Ja, klar, natürlich, sehr gerne. Manuela, von dir verabschiede ich mich schon mal. Okay. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt kommt der neue Freund von Manuela. Ja, Gus Domian. Grüß dich. Wie heißt du? Ich bin ein absoluter Fan von dir. Und, ne? Wie heißt du? Mike. Freunde sagen ja Mike. Hast du Gespräch gerade mitgehört? Ja, also, ja, so ein bisschen so nebenbei wissen, ne? Ja, also, deine Position ist ja klar. Du willst auf jeden Fall, dass Manuela sich scheiden lässt. Ja, es geht ja nicht, dass sie jetzt hier verheiratet ist, da weißt du. Ja. Der macht Schulden und dann kommt mal ein Brief hier oder was hier. Oder genau, ja. Und sie hat ja ordentlich Mist gebaut damals, dass sie das überhaupt getan hat. Und ja, das wäre schon gut, wenn die ganze Sache jetzt bereinigt würde. Ich habe ja gesagt, sie soll sich mit einem Anwalt zusammensetzen und die ganzen Sachen durchsprechen, damit das schnell von der Bühne ist. Es geht nur darum jetzt hier, ist schon Druck da, ne? Ja. Okay, aber wir haben ja alles so besprochen. Schön, dass wir beide auch uns ganz kurz kennengelernt haben, Mike. Ich muss jetzt mal Schluss machen, da warten noch eine ganze Menge andere Leute. Alles Gute wünsche ich euch beiden, alles Liebe. Tschüss. Das war Mike und Manuela. Und jetzt sage ich herzlich willkommen zu Christine. Die ist 30. Hallo Christine. Hallo. Christine, hallo. Was ist dein Thema? Um was geht's? Und zwar, ich habe am Wochenende einen ziemlich dummen Fehler gemacht und habe dadurch auch ein ziemlich schlechtes Gewissen. Und zwar, ja, wie soll ich dir das erklären? Ich habe ein Freund und ein Ex-Freund. So, die Sache ist halt etwas kompliziert. Moment, du hast einen Freund und einen Ex-Freund. Ja. Haben wir ja fast alle. Naja, nicht alle. Ein Freund und ein Ex-Freund, okay. So. Das Problem ist, mit dem Ex-Freund bin ich immer noch ziemlich gut befreundet. Ja. Die haben sich auch kennengelernt, mein jetziger Freund und er. Wie lange bist du denn mit deinem jetzigen Freund schon zusammen? 9 Monate. Also, 9 Monate erst. Und mit dem Ex-Freund warst du wie lange zusammen? Ja, richtig zusammen kann man das nicht sagen. Also, das war so eine Art Jugendliebe. Ja, also ein gewisses. Das sind mittlerweile 15 Jahre, die wir uns kennen. Aber nicht die ganze Zeit dann zusammen gewesen. Nein, weil er in Mönchengladbach gewohnt hat, irgendwo in Köln, Bonn. Okay, so. Du hast zu dem Ex-Freund immer noch guten Kontakt. Ja. Was heißt guter Kontakt? Ja, dass wir eigentlich täglich miteinander telefonieren. Täglich? Das ist natürlich viel, wenn man mit dem Ex täglich telefoniert. Ja. So. Weil wir uns immer versprochen haben, füreinander da zu sein, egal was der andere für Probleme hat. Und jetzt hat er halt ziemlich starke Probleme. Ja. Und weiß nicht, an wen er sich wenden soll. Und da ich sowieso irgendwie eine Ader habe, ne? Ja. Sämtlichen Scheiß von irgendwelchen Leuten anzunehmen, ja, die mich überhaupt nichts angehen. Ja. Nur als Stichwort, welche Probleme hat er denn? Der steht sozusagen mit einem Bein im Knast, weil er Gras von Holland hier rüber schaffen wollte. Verstehe. Und ist dabei gefilzt worden. Okay, also die Richtung reicht mir schon aus. Ich wollte nur wissen, um was es da geht. So, also er hat ein großes Problem. Jetzt hat er sich an dich gewandt. Und was ist jetzt am Wochenende passiert? Ja, ganz einfach. Er war schon mal heroinabhängig. Mhm. Und am Freitag war er kurz davor, sich wieder was zu kaufen. Mhm. Und da er mir halt als guter Freund immer noch sehr, sehr am Herzen liegt, ja, was wohl klar ist, ne? Okay. Nach all den Jahren, habe ich gesagt, wenn du das tust, ne, dann rede ich nie wieder ein Wort mit dir. Mhm. Und habe mich auf den Weg nach Mönchengladbach gemacht von Bonn aus. Ja. Und habe den dann an dem Abend noch mit hier runtergenommen. Ja. Nach Köln. Um ihn halt davon abzubringen oder davon abzuhalten, sich diesen Scheiß zu kaufen. Okay, soweit so gut. Noch ist ja alles okay. Ja. Ja. Und das Beste ist halt, oder beziehungsweise was nicht halt das Beste ist, mein Freund, also mein jetziger Freund, der war halt am Wochenende nicht da, die können sich auch nicht wünschen. Ja, was ist jetzt am Wochenende passiert? Nicht um heißen Brei rumreden. Was ist passiert? Wir sind in der Kiste gelandet. Ich hatte es doch im Gefühl. Ihr seid in der Kiste gelandet. Ja. Am Wochenende. Ja. Ach, Christine. Aber das hatte überhaupt nichts zu bedeuten. Das ist das Problem. Naja, aber du hast nicht Nein gesagt. Ja, weil ich mich nicht getraut habe. Also ich traue mich so vieles nicht. Ich verstehe. Du wolltest ihn abhalten von der Aktion mit dem Heroin. Ja. Und hast gesagt, wenn du das tust, kein Kontakt mehr und so weiter. Und das war natürlich eine hoch emotionale Situation. Ich verstehe. Ja. Ja. Hat aber für dich letztendlich vom Herzen her keine Bedeutung. Nein, also nicht wirklich. Ich habe ihm zwar gesagt, dass ich ihn sehr, sehr lieb habe. Aber nicht mehr Liebe wie einen Geliebten, so nicht mehr. Ja, genau. Nur als Freund. Ja. Ist es bei ihm denn anders? Würde er denn wieder gerne mit dir richtig zusammen sein? Ja, genau das ist das Problem. Und dann haben wir ein dickes Problem, ne? Ja. Hast du deinem Freund gebeichtet? Ja. Hast du? Ja. Also deinem jetzigen Freund, meine ich? Ja, ja, klar. Und wie hat der reagiert? Ja, der hat natürlich erstmal voll cool reagiert, ja. Also praktisch nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch, ja. Aber dann habe ich heute erfahren, dass er es doch nicht so cool sieht. Ja. Und das tut mir halt voll weh, weil das für mich ein ganz, ganz, ganz besonderer Mensch ist. Der jetzige Freund. Ja. Also du hast ihm dann aber auch schon ganz klar gesagt, dass du hast es ihm so erklärt, wie du es mir erklärt hast. Ja, dazu bin ich nicht gekommen, das ist das Problem. Wir reden nicht mehr miteinander. Ach so. Also ist er doch schon ziemlich sauer. Der ist wirklich nicht mehr cool, sondern schon sehr sauer. Ja, das weiß ich halt nicht. Also die letzte Information, die ich gekriegt habe, ist, dass er seine Mutter angerufen hat und ihr wohl gesagt hat, ja, ich will mit der Christine oder Christina, je nachdem, nichts mehr zu tun haben. Ich habe eigentlich ein A am Ende, aber egal. Mhm. Und das Dumme ist, dass manche Leute da auch ziemlich viele Märchen erfinden. Also, jetzt wäre ganz dringend, dass ihr beiden miteinander sprechen könnt. Das ist das Dumme. Er will nicht. Ja. So, da müsstest du jetzt du hast doch eine E-Mail-Adresse von ihm. Nein. Nein? Nein, ich habe nicht mal einen Computer. Ach so. Ah, dann ist ja, das kompliziert. Moment, das Beste ist ja, der hat hier bei mir in der Wohnung eine Meldeadresse. Mhm. So, und normalerweise... Kämen wir mal vorbei. Ja, um seine Post abzuholen. Wo ist er denn im Moment? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Weil er vor anderthalb Wochen seine Arbeit angetreten hat. Wo denn? Irgendwo in Bergisch Gladbach bei einer Drückerkolonne. Ach du lieber Himmel, das auch ja. noch. Auch noch wieder komplizierte Zusatzthema. Ja. Also, was machen wir? Du musst in Kontakt treten mit dem. Mhm. Du musst in Kontakt treten mit dem. Du hast keine Adresse von dem, du weißt nicht, wo er ist. Nein. Das heißt, der bleibt dir ganz anders übrig, als zu warten, bis er vorbeikommt. Ja, und aber ich glaube, das wird er von sich aus nicht tun. Ja, also wenn er jetzt so radikal reagiert, Christina, dann kannst du es ja eigentlich wirklich auch vergessen. Dann kannst du es vergessen. Pass mal auf, wir überlegen mal noch ein bisschen was im Hintergrund. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay. Vielleicht haben wir doch noch eine gute Idee für dich. Ja, okay. dann würde ich sagen... Du hast eine ganz, ganz tolle Sendung. Danke, Christina, sehr nett, dass du sagst. Du legst mal auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Und dann haben wir hier noch die Susanne, 27. Hallo, Susanne. Hallo. Ich habe mich ein bisschen in der Zeit vertan, gucke ich gerade hier. Wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Sag mal in ein paar Stichworten, um was es geht. Okay, ja, letztes Jahr im August sind ein paar Sachen bei mir aufgetreten bzw. passiert, die ich bis heute nicht verstehe. Das klingt mysteriös. Es ist auch. Und? Ich habe auch schon per E-Mail ein paar Bilder geschickt. Ja. Und zwar handelt es sich da um einen Geist. Das jetzt wahrscheinlich völlig irre klingt, aber es existieren... Ja, du lachst aber... Nein. Bilder. Existieren Bilder von einem Geist, den du siehst oder der in deiner Umgebung ist. Genau. Wie spannend. Ja, und der hat sich... er ist bei mir, seitdem ich 9 Jahre alt bin, hat sich damals auch bei mir und meiner Schwester Sabine bemerkbar gemacht. Ja. Als wir 9 Jahre alt waren. Wie sieht der Geist aus? Ich habe die Fotos geschickt. Also auf dem einen Bild sieht er so aus ich würde sagen ungefähr 35 bis 40. Also er sieht aus wie ein Mensch. Auf dem einen ja und auf dem anderen sieht er halt aus, er ist halt rot im Gesicht und hat Hörner, ne? So. Ja, also ja. Er hat sich im Prinzip zum Bösen gewandelt. Verstehe. Oder besser gesagt, verstehe nicht. Pass mal auf, Susanne, dieser Fall interessiert uns natürlich brennend. Wir müssen uns jetzt vertagen. Morgen haben wir eine Themensendung. Kannst du auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag? Kann ich auch, ja. So, dann würden wir dich nämlich gerne, meine Kollegen werden das vielleicht nochmal mit dir absprechen, werden wir dich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag anrufen und dann vertiefen wir das Thema. Okay. Bis dahin werde ich die Bilder auch gesehen haben und kann sie vielleicht auch mit hier ins Studio nehmen. Dann kann ich zumindest den Fernsehzuschauern die Bilder zeigen und den Hörfunkhörern kann ich sie dann beschreiben. Ja. Und wir können eingehend über den Geist uns unterhalten. Okay. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich auch. So. Ich hätte halt noch eine Bitte und zwar das auf dem Bild, wo ich selber drauf zu erkennen bin. Das ist das allererste Bild, was entstanden ist. Okay, das scherzen wir dann irgendwie. Damit dass das entfremdet wird, ja. Dass ich da rausgeschnitten werde. Okay, das können wir machen. Gebaut. Da können Sie ja irgendwie ein Strichmännchen hinmachen. Das machen wir. Das machen wir so. Susanne, würde ich sagen, bis übermorgen Nacht. Okay. Okay, tschüss. Ich warte. Tschüss. Mann, dann haben wir aber was Spannendes vor uns übermorgen. Wir sprechen über den Geist von Susanne. Morgen ist Themennacht. Übrigens, heute war in der Technik Nami Strack und ich sage euch nochmal kurz unser Thema morgen. Das heißt, mein Gewissen zerfrisst mich. Wer das von euch sagt und gerne mit mir sprechen möchte, ab 0 Uhr anrufen, um 1 Uhr beginnt die Sendung oder auch mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.